Ich dachte, wir würden sterben, sagte sie. Ich wusste, wir würden sterben. Das habe ich gesehen. Ich auch, dachte Dixon. Unsinn. Obgleich Freeman sich munter anhörte, war er eindeutig bleich um die Nase. So wie die Maschinen gebaut sind, könnten sie in einen Hurricane fliegen. Sie... Ein feuchtes Rülpsen beendete seine Erörterung. Freeman zog einen Kotzbeutel aus dem Netz am Sitz vor ihm, öffnete ihn und hielt ihn vor den Mund. Darauf folgte ein Geräusch, das Dixon an eine kleine, aber leistungsstarke Kaffeemühle erinnerte. Es hörte auf und fing wieder an. Das Ding-Dong ertönte. »Tut mir leid, Leute«, sagte Flugkapitän Stewart, der immer noch so kühl wie die andere Kissenseite klang. »Sowas passiert von Zeit zu Zeit. Ein kleines Wetterphänomen, das wir als Klarluftturbulenz bezeichnen. Das Gute an der Sache ist, dass ich es gemeldet habe, weshalb andere Flugzeuge um die Problemzone herumgeleitet werden. Noch besser ist, dass wir in 40 Minuten landen, und ich garantiere euch auf der restlichen Strecke einen ungestörten Flug.« Mary Worth lachte zittrig. »Das hat er schon mal behauptet.« Frank Freeman faltete den Kotzbeutel zu, was er wie jemand mit Erfahrung tat. »Das war keine Angst. Kommen Sie bloß nicht auf die Idee. Bloß ganz normale Reisekrankheit. Ich kann nicht mal hinten im Auto sitzen, ohne dass mir übel wird.« »Ich fahre mit dem Zug nach Boston zurück«, sagte Mary Worth. »Sowas will ich nicht nochmal erleben. Vielen Dank auch.« Dixon beobachtete, wie die Flugbegleiter zuerst überprüften, ob den nicht angeschnallten Passagieren auch nichts passiert war, und dann die heruntergefallenen Gepäckstücke aus dem Gang räumten. Die Kabine war von Geplapper und nervösem Lachen erfüllt. Dixon sah sich um und lauschte, während sein Herzschlag sich normalisierte. Er war müde. Nachdem er ein Flugzeug voller Passagiere gerettet hatte, war er immer müde. Der restliche Flug war reine Routine, wie es der Pilot versprochen hatte. Mary Worth eilte ihrem Gepäck hinterher, das auf Laufbahn 2 im Erdgeschoss ankommen würde. Dixon, der nur die kleine Reisetasche dabei hatte, genehmigte sich in Duas Clubhouse einen Drink. Er lud Mr. Freeman ein, ihm Gesellschaft zu leisten, aber der schüttelte den Kopf. »Ich habe den morgigen Kater irgendwo über der Grenze zwischen South Carolina und Georgia ausgekotzt, und da will ich lieber aufhören, solange ich im Vorteil bin. Viel Glück bei Ihrem Auftrag in Sarasota, Mr. Dixon.« Dixon, der seinen Auftrag bereits über der besagten Grenze zwischen South Carolina und Georgia erledigt hatte, nickte und bedankte sich. Während er seinen Whisky-Soda leerte, traf eine Textnachricht ein. Sie stammte vom Koordinator und bestand aus lediglich zwei Wörtern. »Gut gemacht.« Er fuhr mit der Rolltreppe nach unten. An ihrem Ende stand ein Mann in dunklem Anzug und mit Chauffeursmütze, der ein Schild mit Dixons Namen hochhielt. »Das bin ich«, sagte Dixon. »Wo hat man für mich reserviert?« »Im Ritz-Carlton«, sagte der Fahrer. »Sehr hübsch dort.« Natürlich war es das, und ihn würde eine hübsche Suite erwarten, wahrscheinlich mit Blick auf die Bucht. Außerdem würde in der Hotelgarage ein Mietwagen auf ihn warten, falls er Lust hatte, einen nahen Strand oder eine der örtlichen Attraktionen aufzusuchen. Im Zimmer würde er einen Umschlag mit einer Liste verschiedener weiblicher Dienste vorfinden, an deren Nutzung er heute Abend aber kein Interesse hatte. Heute Abend wollte er nur noch schlafen. Als er mit dem Fahrer auf den Gehweg trat, sah er Mary Worth ganz allein dort stehen. Sie sah ein bisschen verloren aus. Zu beiden Seiten stand jeweils ein Koffer, natürlich zusammenpassend und mit Schottenmuster. In der Hand hielt sie ihr Telefon. »Miss Worth«, sagte Dixon. Sie hob den Blick und lächelte. »Hallo, Mr. Dixon. Wir haben überlebt, was?« »Das haben wir. Kommt jemand Sie abholen, eine von Ihren Kumpels?« »Dafür war eigentlich Miss Jäger, Claudette, vorgesehen, aber Ihr Wagen springt nicht an. Ich wollte gerade einen Uber rufen.« Er dachte daran, was sie gesagt hatte, als die Turbulenz, 40 Sekunden, die ihm wie 4 Stunden vorgekommen waren, endlich nachließ. »Ich wusste, wir würden sterben. Das habe ich gesehen.« »Das brauchen Sie nicht tun. Wir können Sie nach Siesta Key bringen.« Er deutete auf die Stretch-Limousine, die ein Stück weiter am Bordstein stand, und wandte sich an den Fahrer. »Nicht wahr?« »Natürlich, Sir«, Sie sah ihn zweifelnd an. »Sind Sie sich da sicher? Es ist schon furchtbar spät.« »Es ist mir ein Vergnügen«, sagte er. »Auf geht's!« »Ach, ist das herrlich«, sagte Mary Worth, während sie es sich auf dem Ledersitz bequem machte und die Beine ausstreckte. »Egal, was Sie beruflich machen, Sie sind offenbar sehr erfolgreich, Mr. Dixon.« »Sagen Sie doch Craig zu mir. Sie heißen Mary, ich bin Craig. Wir sollten uns beim Vornamen nennen, ich will nämlich etwas mit Ihnen besprechen.« Er drückte eine Taste, woraufhin die gläserne Trennwand hochfuhr. Mary Worth beobachtete das Ganze ziemlich nervös, dann sah sie Dixon an. »Sie wollen mir doch nicht etwa auf den Pelz rücken, wie man so sagt, oder?«